Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Heute geht es um den Beruf des Sommeliers und um einen Herrn aus Frankfurt, der mir im Zug begegnete. Immer auf Reisen findet man die interessantesten Menschen. Wir begegneten einander also nicht an dem Ort, den man bei seinem Beruf annehmen könnte, bei schönsten Speisen und dem dazu von ihm ausgesuchten passenden Getränken. Hierzu gäbe nämlich Chef-Sommelier Shahzad Talukta die entscheidenden Empfehlungen, mit der ein Essen im Nobelrestaurant Lea Linster in Luxemburg, wo er arbeitet, immer wieder seine Michelin-Sterne verdient. Der richtige Chef-Sommelier gehört unbedingt zur Betreuung der besonderen Gäste, die hier ihren Abend mit einem aus verschiedensten Kursen bestehenden Menü genießen wollen. Erfolg ist garantiert, die vielen Auszeichnungen dieses Restaurants versprechen es. Luxemburger Küchenchefin Lea Linster ist eine Goldmedaillengewinnerin des Bocuse d'Or von 1989, die erste und bis dato einzige Frau, die dies geschafft hat. Das Lea Linster Restaurant gilt in Kennerkreisen als eines der besten in Luxemburg. Inzwischen arbeitet sie zusammen mit ihrem Sohn Louis Linster, unter dem das Essen laut Kritiker eine etwas andere, modernere Note angenommen hat. Im Internet findet man weiterhin das traditionelle Lea Linster Rezept für ihre Crème Brûlée, und es gibt inzwischen ein Kochbuch Lea Linster – Mein Leben, meine Rezepte, und Lea Linster schreibt darin passioniert über ihre große Liebe, das Kochen. Es gibt inzwischen Gäste, die auf ihrer Facebook-Seite in vielen, vielen Sprachen posten. Das heißt, sie kommen auch aus aller Welt. Excellent menu accompagné de très bon vin, le tout bien orchestré par un service impeccable. Ganz einfach, Menü, Wein in bester Zusammenstellung und mit hervorragendster Bedienung. Bei unserer ersten Begegnung saßen Shahzad und ich uns im Speisewagen eines TGV gegenüber, er unterwegs nach Luxemburg zur Arbeit und ich unterwegs nach Frankreich, mein Ziel auf dieser Reise. Wir verabredeten ein Gespräch in Frankfurt, wo er bald wieder hinreisen würde, aber auch da schon wieder auf dem Rückweg nach Luxemburg. Und so war ich gespannt auf seine interessante Erzählung über seinen Werdegang und natürlich, ob er und wie viel er von seinem Metier erzählen würde. Diskretion ist ein großer Teil seines Berufs, somit waren Einzelheiten ein Geschenk und vieles blieb natürlich unausgesprochen. Was also macht ein Sommelier? Dazu haben wir Wikipedia befragt, vielen Dank. Zu dem Handwerkszeug des Sommeliers, des Weinkellners nämlich, gehört bei der optischen Beurteilung des Weins die Schürze und an einer Halskette ein Test de Vin, eine Probierschale und das Sommeliermesser natürlich. Ein Weinkellner, französisch Sommelier, oder eine Weinkellnerin im Weiblichen, arbeitet entweder in einem Restaurant und berät die Gäste und den Inhaber über das Weinangebot des Hauses, oder er ist beratend im Weinhandel tätig. Im Restaurant empfiehlt er den Gästen passende Weine zu ihren Speisen. Er ist auch verantwortlich für den Aufbau, die Bestellung, Lagerung und den Lagerbestand des Weinsortiments und entscheidet, wann welcher Wein nach der Reifung verkauft werden kann. Im Restaurant mit einem umfangreichen und hochwertigen Weinkeller trägt der Sommelier die Verantwortung für einen hohen Bestandswert der gelagerten Weine. Hören Sie jetzt unser Gespräch mit Shahzad Talukta. Der Frankfurter arbeitet als Sommelier in Luxemburg im Fine-Dining-Restaurant Lea Linster. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und ich sitze hier mit Shahzad, wenn ich das richtig kriege, Talukta. Ist das ziemlich gut oder Sie sagen es nochmal? Nein, war schon sehr gut. War perfekt. Okay. Und wenn ich jetzt nach Berufen gucke, denn wir wollen uns Ihren Beruf vorwiegend ein bisschen anschauen, dann gab es früher eine Fernsehsendung und da hieß es, machen Sie mal eine kleine Handbewegung. Kennen Sie diese Sendung noch aus Ihrer Kindheit? Nein. Und dann fragte man immer, machen Sie mal eine Handbewegung, die Ihren Beruf darstellt. Könnten Sie das? Das wäre möglich, ja. Was würden Sie machen? Zeigen Sie mir, was Sie machen. Ich beschreibe es. Aha. Es ist also eine Handbewegung, wo Sie etwas halten und etwas nach unten senken und wieder hoch. Genau. Okay, so. Und der Beruf, die Berufsbezeichnung ist? Sommelier. Ein Sommelier. Und das weiß weil vielleicht nicht jeder. Normalerweise sagen die Leute ein Wort dazu. Und ich nehme an, Sie wissen, was das Wort ist, weil Sie dann auf die Substanz dann hin das Wort sagen. Aber was macht ein Sommelier und wie sind Sie dazu gekommen? Ein Sommelier beschäftigt sich Tag aus, Tag ein mit Wein in all seinen Facetten. Also Wein wäre dieses Wort gewesen. Also Wein wäre dieses Wein. Eine Wort, genau. Ja. Wobei sich der Beruf Sommelier sicherlich nicht nur auf Wein beschränkt, aber doch meistens damit beschäftigt. Ist das das alte Wort Mundschenk? Tatsächlich nicht. Tatsächlich kommt der Wortstamm Sommelier wohl ursprünglich vom Somalia, der auf langen Routen, insbesondere bei ursprünglichen Kriegseinsätzen, für die Versorgung zuständig war und im Prinzip ein Mundschenk spezialisiert für lange Reisen im Zusammenhang meistens mit Kriegen oder Karawanen war. Da kommt dieser Begriff ursprünglich. Und war das aus dem Land jetzt Somalia? Nein, das ist ein europäischer Begriff. Das ist ein europäischer Begriff. Und interessanterweise kommt man da als Kind nicht unbedingt drauf, oder? Nein, also ich hoffe noch nicht. Also wenn Sie jetzt mit 4 gesagt hätten, ich möchte mal Sommelier werden, dann hätten Sie sicher irgendeinen Zugang dazu gehabt von Eltern oder... Eventuell, wenn man jemand in der Familie hat, der diesen Beruf auch ausübt oder sich hauptberuflich mit Wein beschäftigt, dann vielleicht. Aber ich glaube, sonst ist kein klassischer Kinderwunsch, Sommelier zu werden. Das wäre mir neu. Was hatten Sie als Kind vor? Als Kind? Aber ich glaube, ich hatte viele Ideen. Kann ich so genau auch nicht mehr hervorholen. Also es war nicht hier der Eisenbahnchef oder so die klassischen Dinge, die ein kleiner Junge vielleicht haben möchte. Nein. Aber IT war es auch nicht. Sie haben irgendwie gesagt, Sie hatten auch noch mal was mit Mathe zu tun, oder? Ja, das war dann so eine der letzten ursprünglichen Ideen. Also Sommelier war nicht meine erste Berufswahl, sondern eigentlich eine aus Versehen Berufswahl, sag ich mal so. Die erste war eine aus Versehen Berufswahl? Nein, Sommelier war tatsächlich der reine Zufall. Aha. Die erste Berufswahl wäre in die Forschung gegangen, Bioinformatik. Ursprünglich wollte ich mich mit der Entwicklung von sogenannten Human Brace Interfaces beschäftigen. Mich damit beschäftigen, was die Medizin in Zukunft leisten kann und wie man behinderten, schwerstbehinderten Menschen eventuell den Alltag erleichtern kann. Wahnsinn! Mit Wein vielleicht später doch mal. zumindest die Weltsicht ein bisschen benebeln, immer mal. Genau, quasi. Aber in guter Weise. Aber also ich finde das hochinteressant. Und man muss also jetzt mal wirklich auf diesen Beruf zurückkommen. Also Sie haben gesagt, Sie waren aber auch mit Tee beschäftigt irgendwann. Also haben Sie das vorher gemacht, bevor Sie zum Wein gekommen sind? Ne? Bevor ich zum Wein gekommen bin, habe ich meinen Teamaster hier in Frankfurt abgelegt. Das war so mein damaliger Berufseinstieg quasi. Hatte mich dann gegen das Studium entschieden und war damals die bewusste Entscheidung, lieber mit und nicht am Menschen zu arbeiten. Das war, glaube ich, das Hauptargument, fix in die Gastronomie zu wechseln. Armer Student muss natürlich Geld verdienen und so kam ich zur Gastronomie. Ja, da wird man oft Bartender, aber das ist auch eine Möglichkeit. Wollte mich dann doch eher noch etwas intensiver mit der Materie auseinandersetzen und es gab zum Glück ein, zwei Vorbilder, die gesagt haben, das wäre etwas die mich so ein bisschen in die Richtung Wein und Sommelier gepusht haben, und das war auch die genau richtige Entscheidung. Und zum Teammaster kam ich auch eher zufällig, weil wir eben eine klassische Tierzeremonie angeboten haben, und so bot sich das an, den Teammaster zu machen. Das war der erste Step, letzten Endes auch zum Sommelier. Wer bietet diesen Tee? Wo haben Sie das gesagt? War das jetzt in der Gastronomie, wo Sie dann gelernt haben? Oder, nein, das wird meistens über große Teehändler angeboten. In dem Fall auch hier in Frankfurt über Ronnefeld, eines der ältesten Teehäuser. Aha. Und da kannten Sie jemanden? Oder wie sind Sie da hingekommen? Wir haben mit Ronnefeld damals sehr eng zusammengearbeitet. Wer ist wir? Ich habe damals für das Kempinski-Haus in Königstein gearbeitet. Okay. Falkenstein Grand Kempinski und Villa Rothschild Kempinski, die heute auch noch so da stehen wie früher. Schön, ja. Also große Hotelketten. Genau. Sie sind auch, sind Ketten eigentlich nicht so, ne? Kempinski gibt es aber mehrere, ne? Genau, Kempinski gibt es mehrere, aber die Betriebe sind jetzt nicht vorrangig als Kette betrieben, sondern das ist quasi ein Gesamt. Marketing- und Vertriebskonzept, okay. Über das man sich anschließt. Okay. Wir haben damals eben sehr eng mit Ronnefeld zusammengearbeitet im Zuge unserer Teezeremonie, also klassische britische Teezeremonie, Afternoon Tea. Ach, Afternoon Tea ist ja nun, ich denke mal, eine japanische Teezeremonie, das ist ja nun eigentlich völlig anders. Also genau, eher die britische Variante, eher die westliche Variante. Und da wir mit denen damals schon sehr eng zusammengearbeitet haben, hat sich das dann angeboten, den Teamaster abzulegen. Gut, und dann haben Sie das eine Weile gemacht mit dem Tee, oder wurde dann sofort etwas, haben Sie dann umgeschult? Oder Sie haben gesagt, das ist eine Gedächtnissache mit all diesen Aktivitäten, die Sie haben, machen. Die Gedächtnissache bezieht sich vorrangig auf den Geschmack und die Art, wie man Dinge verkostet. Ja. Denn mit der Zeit, gerade in diesem Beruf, habe ich an mir selber festgestellt, dass man Dinge anders, gerade was Essen, Getränke und alles Kulinarische betrifft, anders wahrnimmt und anders aufnimmt, ganz anders darauf konzentriert, weil man sich natürlich beruflich Tag ein, Tag aus und jede Minute damit beschäftigt. Und in dem Sinne war der Teammaster vielleicht der erste Schritt dahin, um diese Verhaltensänderungen zu implementieren. Und habe das dann, glaube ich, bestimmt 2 Jahre weitergeführt, bevor ich dann meinen beruflichen Standort gewechselt habe, in die Schweiz rüber gewechselt bin. Und damals war der Grundsatz, das Gehalt, was ich in der Schweiz mehr verdiene, das investierst du direkt wieder, und das habe ich auch direkt in meine Sommelier-Schule investiert. Also in Sommelier-Schule. Genau. Und wir sind wieder mit einer weiteren Schulung begriffen im Moment, und die geht aber um Transport. Also da geht es dann um sich ein bisschen selbstständiger zu machen auf 2 Rädern oder 4 Rädern. Ja. Und das ist auch interessant, dass man das nach dem Sommelier macht. Ja, gut, das liegt vielleicht daran, dass ich immer entweder in ganz großen Städten oder in ganz kleinen Dörfern gewohnt habe, sodass man nie auf ein Auto wirklich angewiesen war. Und darum stand dann Führerschein eigentlich nie irgendwo im Fokus, sondern war immer etwas, was man vielleicht nice to have, aber nie wirklich notwendig war. Aha. Und nun bin ich in Luxemburg und einfach super zentral, und da ist dann schon mal interessant, vielleicht dann doch das Auto zu nehmen, 2 Stunden zu fahren und dann entweder am Meer zu sein oder in der Champagne oder in Paris. Ja, und glücklicherweise waren Sie da noch nicht mit beschäftigt und sind Zug gefahren, und da haben wir uns kennengelernt. Genau. Sehr schön. Wie drückt sich dieser jetzige Beruf aus? Also das mit dem Teetesten, sind Sie da auch wirklich, also überhaupt diese Sachen mit Geschmacksrichtung beziehungsweise mit Lage, mit Kennenlernen von einzelnen, auch sicher Gütegraden von Tee oder Wein, hat das auch mit Ihrem Beruf zu tun? Definitiv, ist immer ein sehr großes Thema. Inzwischen beschäftige ich mich überwiegend mit Wein. Wobei der Tee nie ganz in Vergessenheit gerät, aber Wein steht doch deutlich im Fokus. Und ich investiere sehr, sehr gerne sehr viel Zeit da rein und bin auch sowohl privat als auch beruflich eigentlich immer irgendwo unterwegs. Und wenn ich etwas sehe, was ich nicht kenne, probiere ich das immer sehr gerne. Und versuche auch immer ganze Bandbreite dessen mitzunehmen, was ein Weingut oder Betrieb leisten kann oder auch eine Region. Und besonders wenn ich auf Weingütern bin, die vor allem für Top-Qualitäten bekannt sind, schaue ich mir immer auch die Einstiegsqualitäten, die günstigsten Weine quasi mit an. Denn ich bin der Meinung, wenn man nicht auf seine einfachste Qualität Acht gibt, drückt sich das auch in der höchsten Qualität aus. Wenn man auf die kleinsten Dinge nicht Acht gibt, können die besten Dinge auch nicht perfekt sein. Aha. Und wie kann ein Normalbürger sich da einbringen? Was mache ich? Oder gibt es da einen Rat? Weil Sie sagen, also man fängt mit diesen simplen Sachen an und arbeitet sich hoch, also auch mit den verschiedenen Preisen und Lagen wahrscheinlich, wenn Sie jetzt bei einem Weinhändler sind. Sie sagen sich, okay, das ist also der Wein, den ich unbedingt haben muss. Und dann geht man dahin und fängt an und kauft die anderen oder probiert die anderen. Wie würden Sie das machen? Also ich glaube, man muss sich da zunächst einmal mit sich selber beschäftigen, im Sinne davon, was schmeckt mir eigentlich und was schmeckt mir nicht. Und ich glaube, der größte Fehler, den man oft macht, ich finde das leider ein sehr, sehr deutsches Phänomen, dass man zunächst auf den Preis achtet. Und gerade Wein ist ja sicherlich eines der Produkte, bei dem man das als letztes tun sollte. Ja. Und es muss gar kein großer Preissprung sein, sondern oft hilft der Preissprung von 2 auf 6 Euro. Tatsächlich. Denn wenn ich. Also einen Tafelwein, das sind ja so genau, Tischweine, ja? Genau. Ja. Wenn man überlegt, wir haben in Deutschland im europäischen Vergleich sicherlich ein mittleres Steuerniveau, aber wenn man das Preisgefüge für 1,99 so klassischer Einstiegs im Einzelhandel ist, mal auseinandernimmt, bleibt dem Winzer einfach nicht mehr viel Spielraum. Also habe ich immer ein hochindustrialisiertes Produkt und einen vollkonventionellen Anbau. Und wenn man dem Winzer da ein bisschen Spielraum gibt, dass er etwas mehr verdienen kann und prozentual dann der Einzelhandel etwas weniger, wobei der immer noch seine Marge sicherlich damit macht, kann man für ungefähr 5, 6 Euro hervorragende Weine haben mit hervorragenden Qualitäten, wo auch der Winzer die Möglichkeit hat, einfach seine Idee, sein Gebiet oder auch seine Weinstilistik auszudrücken. Also wenn ich im Ausland deutsche Weine sehe, dann haben wir die schöne blaue Flasche. Das ist auch so ein bisschen ein Indikator, aha, das könnte jetzt aus Deutschland kommen, witzigerweise. Ich weiß nicht, ob das normal überall so ist, aber da steht dann auch, oder stand früher, Mosel Saarufer. Und das ist ja dann schon etwas irritierend für den Weinkenner, denn das ist ja schon ein Gemisch aus verschiedenen Flüssen. Und dann weiß man, aha, also das ist jetzt ein guter Tafelwein, wenn wir Glück haben, aber es ist ja auch schon eine sehr große Bandbreite. Und dann der nächste Schritt im Ausland oft ist nicht ein Qualitätswein mit Prädikat, oder sagen wir mal eine verschiedene, also guckt man sich die Trauben an oder so, sondern dann kommt dann plötzlich Auslese. Also hat man plötzlich einen Wein, der auf einer ganz anderen Ebene ist. Es ist also fast ein Dessertwein, würde ich jetzt mal sagen. Und da ist es schwierig auszuwählen, weil wir so wahnsinnig viele kalifornische Weine auch dazwischen haben, wo die Leute natürlich eher nachgreifen, weil sie das kennen. Und man hat hier Zinfandel oder Chablis und mehr wird da nicht drüber geredet, leider. Ja, das ist so die Bandbreite des regulären Konsumenten, sagen wir mal. Das ist sicherlich für Konsumenten manchmal sehr schwierig, das zu hinterblicken. Die große Schwierigkeit, wenn man beginnt, sich mit der Thematik Wein auseinanderzusetzen, sind die vielen verschiedenen unterschiedlichen Weinrechte und Herangehensweisen, wie Länder ihre Weingesetze, sind auch ganz physische Gesetze dahinter, begonnen haben zu klassifizieren und zu schreiben. Und wir haben im Großteil der Welt haben wir für bestimmte Regionen bestimmte Stilistiken heutzutage. Das haben wir in Deutschland teilweise auch, aber der große Unterschied in der gesetzlichen Klassifizierung geht es nach deutschem Recht vordergründig um den Zuckergehalt. Das ist auch das kleine Manko, warum Deutschland immer noch für eher süße Weine international bekannt ist. Wobei es auch eine kleine Lücke gibt zwischen deutschen trockenen Weinen und internationalen trockenen Weinen, die meistens doch noch mal trockener sind als der durchschnittliche deutsche Wein, zumindest für die meisten Qualitäten gesprochen. Und wenn wir in Frankreich uns bewegen, Chablis ist immer sehr explizit. Und das fehlt uns in Deutschland eventuell manchmal, weil wir Deutschland vor allem für sein Riesling bekannt ist, was auch sehr, sehr gut ist. Aber in Deutschland verteilt gibt es so viele verschiedene Rieslingslistigen, dass man sich damit theoretisch erstmal wirklich auseinandersetzen müsste. Aber im Ausland ist es leider oft der Fall, dass es gar nicht diese Bandbreite gibt an Rieslingen, die uns in Deutschland zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland wieder das Problem, dass es für den Konsumenten, glaube ich, manchmal schwer nachzuvollziehen ist, welches Gebiet in Deutschland denn jetzt welche zum Beispiel jetzt am Riesling festgemacht, Riesling-Statistik verfolgt. Das hängt oft mit dem Terroir, mit der Region zusammen. Teilweise ist es auch mit der Tradition, die das jeweilige Anbaugebiet hat, verbunden. Das ist vielleicht für den Konsumenten manchmal schwer nachzuvollziehen. Sicherlich am einfachsten ist es, erstmal zu schauen, ob der Wein trocken oder süß ist. Und je eher da Auslese draufsteht, desto süßer wird es. Das ist so die Einstiegsklassifikation für den deutschen Weinbau. Und es wird auch innerhalb der Branche viel darüber diskutiert, wie man das einfacher und zugänglicher gestalten kann, wie man das leichter verständlich machen kann. Daher das irgendwo auch zum Glück Uneinigkeit, weil dadurch immer wieder neue Ideen entstehen, wie man das denn kreativ gestalten kann. So, und wenn wir jetzt an Ihren Beruf denken, dann ist es das Ausschenken oder das Aussuchen von Weinen, denn Sie arbeiten ja wieder in einem großen Betrieb. Also Betrieb kann man das nicht nennen. Das ist ein Restaurant speziell oder eine Restaurantgruppe. Wo arbeiten Sie jetzt? Sie sind ja auch im Ausland, nicht? Wir sind genau. Jetzt in Frankfurt und wir sitzen am Bahnhof, muss man sagen, wenn man diese Hintergrundgeräusche hört. Ist immer schwierig, einen ruhigen Ort zu finden zum Reden, aber das funktioniert ja jetzt hier. Und sagen Sie mir doch etwas zu Ihrer derzeitigen Lage, Situation. Zurzeit bin ich sehr zentral in Luxemburg. Aha. Und arbeite für das Restaurant Lea Linster in Luxemburg. Sicherlich eines der exklusiven Restaurants. Lea Linster, die erste und bis heute leider die einzige Frau, die jeden Bocuse d'Or gewonnen hat. Bocuse d'Or ist die höchste Auszeichnung, die ein Koch erlangen kann, eine wirkliche Koch-Ehre initiiert von Paul Bocuse, der uns jetzt leider vor kurzer Zeit verlassen hat. Also den Himmel meinen Sie jetzt? Also der den Himmel verlassen hat, genau. verlassen kann man viel. Nein, uns leider den Himmel verlassen hat und doch die Küchenwelt, auch die gerade europäische Küchen- und Kochwelt, doch entscheidend geprägt hat. Nun habe ich eben für Lea Linster seit anderthalb Jahren. Wir haben eine sehr klassisch französische Küche mit modernen Einflüssen aus der ganzen Welt, insbesondere auf Zutaten und Kochtechniken betrachtet und versuchen so ein bisschen, könnte man das aussehen, eine French International Crossover, also unsere französische Identität quasi in der Küche ein bisschen zu bewahren, aber doch mit allem, was man sich an Vorteilen aus der Wissenswelt international ziehen kann, zu kombinieren. Aber Lea Linster ist Luxemburgerin, oder? Genau. Ja, also das ist natürlich auch wieder ein Spezialstatus. Also es ist ja nicht französisch, sondern Sie haben gesagt, Sie haben das Beste von allem, weil man quasi zentral in Europa sitzt und die Franzosen kommen und die Deutschen kommen und die Luxemburger kommen, nehme ich an. Genau. vielleicht auch die Belgier, ich weiß es nicht. Aber wir haben sehr, sehr internationales Klientel, das ist ja auch sehr, sehr schön. Man kann sich das vorstellen, im Alltag spricht man auch drei Sprachen gleichzeitig meistens, weil man nicht nur mit den Gästen, sondern auch mit den Kollegen immer munter zwischen den Sprachen hin und her wechselt. Na, da wird auch ein Italiener in der Küche sein irgendwo, nein? Also kann das sein? Italiener zurzeit tatsächlich nicht, aber ein sehr internationales Team, ganz gemischt aus Europa. Wir haben Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Rumänien, Albanien, Portugal und Niederlande zurzeit vertreten. Und es macht aber auch Spaß, wirklich auch die unterschiedlichen Einflüsse zu sehen, Kultureinflüsse. Und das Schöne ist, dass es ein Miteinander, ein Zusammenarbeiten auf einer Höhe ist. Also da neidet jemandem etwas und wenn man sich dafür interessiert, wo der andere herkommt, das ist ein echtes Interesse und kein neidvolles Interesse. Ja, was es nicht sein sollte. Also sie sind ja alle auf dem gleichen Metier irgendwo. Eben, ja, und das ist sehr, sehr schön. Und auch glücklich machen von Menschen. Genau, das ist unser Beruf und wir haben uns alle auch unsere Berufe sehr bewusst ausgesucht und machen das auch alle sehr gerne. Das ist das, was wir machen möchten. Ich liebe meinen Beruf, ich möchte heute auch nichts anderes machen. Schön. Ich habe den großen Vorteil, dass ich dort einen sehr großen Weinkeller an der Hand habe und pflegen darf und erweitern darf und durchaus auch meine eigene Handschrift in diese Weinkarte nun seit anderthalb Jahren reinpräge. Und sind Sie der einzige Sommelier dann in dieser Gruppe? Oder? Ich habe noch ein Kombi-Sommelier, jemand, der mir etwas zur Hand geht, weil es doch manchmal, gerade wenn das Restaurant voll ist, muss man immer abwägen. Man möchte sich auch mal Zeit für den Gast nehmen, bestimmten Wein zu erklären, zu hinterfragen. Und manchmal oder sehr oft geht es auch darum, den besten Wein für den Gast auszuwählen, der am besten zu dem Gast passt. Auch zu den Speisen und auch zu der Weinstilistik, die der Gast gerne trinkt. Aha. Die Bandbreite dessen ist doch sehr, sehr groß, auch aus dem jeweiligen kulturellen Hintergrund werden durchaus andere Weinstile bevorzugt. Geben Sie mal ein Beispiel für eine Mahlzeit mit Wein und vielleicht auch der Persönlichkeit des Gastes? Ja. Da gibt es bestimmt jemanden, wo Sie sagen, oh, da müssen wir jetzt was ganz Besonderes machen. Einwand. Also zum Beispiel, was gäbe es da? Also ich sage immer gerne, man soll das trinken, worauf man Lust hat, was man gerne hat. Und ich breche auch gerne die alteingesessenen Grenzen, dass man sagt, man trinkt Rotwein zu rotem Fleisch und Weißweine zu weißem Fleisch. Das kann man durchaus gerne mal durchbrechen. Und es kommt auch immer etwas darauf an, was Gesamtkonzept auf dem Teller ist. Es geht nicht nur zentral um das Fleisch, es geht auch darum, was habe ich für eine Soße? Da habe ich eher eine buttrige Soße oder eher eine Vinaigrette, also eher wie ein Dressing angerichtete Soße. Habe ich ein bisschen mehr Salzigkeit oder ein bisschen mehr Süße drin? Und generell sage ich dennoch, man soll das trinken, worauf man Lust hat, was man gerne trinkt. Wenn ich einen Gast habe, der nur Rotwein trinkt, dann findet sich auch ein Rotwein auch zu einem reinen Fischmenü zum Beispiel gesprochen. Das Aber es könnte eher ein leichter sein, den Sie dann empfehlen, vielleicht als ein sehr schwerer Rotwein? Ist genau, das möglich? Also, sicherlich. Und, das stelle ich mir so vor, aber das mag sein, dass es falsch ist. Und es gibt alles, das ist das Schöne auch an meinem Beruf, dass man manchmal sehr eingefahrene Gäste hat, die sicherlich immer ihre eigene Stilistik trinken, immer etwas in derselben Stilistik suchen und innerhalb dessen dennoch offen sind, auch mal ein anderes Weingut oder eine andere Region zu probieren, die eine ähnliche Stilistik, aber nicht das, was er immer trinkt, probieren. Und auf der anderen Seite bin auch bereit, ihnen zu folgen. Das ist genau. Also in diesem Lokal, glaube ich, wo Sie arbeiten, ist eine Gruppe von Menschen, die ein bisschen internationaler angelegt ist, also die auch das Interesse dafür dann haben, auch das Wissen zu erweitern oder dann auch das Geschmackswissen dann. Definitiv. Und wir haben auch viele Gäste, wir bieten auch eine Weinbegleitung zum Menü an, dann habe ich im Vorfeld zum Gang einen Wein ausgesucht, der mir persönlich dazu am besten gefällt. Und da ist auch immer eine Idee dahinter, da ist sehr viel Kopfarbeit dahinter. Ich mache mir da gerne sehr viele Gedanken drum. Ist sie spontan? Das heißt, stehen Sie am Tisch und der Gast sagt, heute bestelle ich das? Und dann sagen Sie etwas dazu? Wenn ich flaschenweise verkaufe, ja. Oft haben wir auch Gäste, gerade aus dem deutschsprachigen Raum, wo die Weinbegleitung dann eben jeweils ein Glas Wein zu dem jeweiligen Gericht anbieten. Sprich, man bekommt zu jedem Gang einen neuen Wein, der wirklich auch auf das Gericht abgestimmt ist, wo eine Idee dahinter ist, wo man sagt, dieser Wein passt gerade in der Kombination. Manchmal kommt es vor, dass der Wein alleine vielleicht ein bisschen sportlich ist, ein bisschen im Sinne von etwas alleine stehend, etwas schwer zu verstehen, etwas komplex oder sehr würzig ausfallen kann und erst in der Kombination mit dem Essen wirklich seine volle Wirkung entfalten kann. Wer kommt zuerst, das Essen oder das Trinken? Wer kommt zuerst? Weder noch. Die Harmonie muss stimmen und das Ergebnis im Gesamten muss überzeugen. Steht der Sommelier neben dem Kellner, der jetzt mit dem Menü beschäftigt ist? Ich meine, ich nehme an, dass der Chef aus der Küche nicht kommt und das Essen dann zusammenstellt für den Gast. So weit geht das nicht, oder? Nein, wir haben ein Menü, das wir festlegen. Ah, okay. Und, also es sind 3-4-Gänge-Menü sowieso? Wir bieten 4 oder 6 oder 7 Gänge an, okay, die man am Abend probieren kann. Und da hat der Gast dann schon auch die Möglichkeit, was er gerne essen möchte. Also es ist nicht so fix vorgeschrieben, dass wir sagen müssen, das muss der Gast essen. Nein, da kann man sich schon aussuchen, was man gerne also essen möchte. Also verschiedene Möglichkeiten innerhalb dieses 4-5-Kurs-Gänge-System. Wird da gleichzeitig schon schriftlich, also setzen Sie sich im Vorfeld hin und machen da diese Liste mit Weinen, mit Weinempfehlungen? Gibt es die schon zum Menü oder muss das dann abgesprochen werden? Gehen Sie dann an den Tisch und wird dann der Rest des Abends quasi über den Wein dann auch noch von Ihnen empfohlen? Bei der Weinbegleitung sieht es so aus, dass die Weine schon festgelegt sind. Aber ich lege das nicht offen, also der Gast muss mir da etwas vertrauen und ich wünsche mir das auch immer, dass die Gäste dieses Vertrauen dann finden, zu sagen, okay, ich nehme die Weinbegleitung und ich habe mir in dem Sinne auch Vorgedanken gemacht, was passt zu dem Gericht und was passt zum Gesamtergebnis. Und das heißt, die Weinbegleitung steht drauf, dass wir quasi 4 Gläser zu dem Viergangmenü anbieten, aber was es gibt, das steht nirgends festgeschrieben. Mhm. Manchmal verändert sich das auch, wenn Gäste sagen, okay, sie trauen sich noch nicht so richtig oder manche Gäste sagen dann auch von vornherein, okay, es gibt eine bestimmte Weinstilistik, die sie überhaupt nicht mögen, dann versuche ich das schon so anzupassen, dass man das dann verhindert, um das auch zu umgehen. Also da ist durchaus Spielraum drin. Aber sowas ist manchmal schade, wenn ich das erst erfahre, wenn ich den Wein schon ausschenke. Da freue ich mich immer, wenn ein Gast mir das vorher sagt und sagt, okay, mit dem und dem Wein habe ich vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht oder das mag ich nicht so, ob wir das umgehen können. Wir hatten neulich einen Tisch, der wollte gerne zu 4 Gängen nur Rotweine trinken. Und auch das ist möglich, ist gar kein Problem, aber darauf muss ich natürlich auch einstellen. Weil ich kann ja nicht in die Köpfe meiner Gäste hineinschauen, noch nicht zumindest. Ja. Und der Biologe. Genau. Solange ich das nicht erahnen kann, bin ich natürlich auch auf die Information vom Gast angewiesen, ja, dass er mir mitteilt, was er gerne mag, was er gerne nicht so mag. Mhm. Das ist natürlich auch wichtig. Ja. Und wir hatten gesagt, vielleicht gibt es ein Beispiel, das Ihnen dazu einfällt. Also gibt es spezielle Gäste, die also aus bestimmten Ländern kommen, wo man sagt, vielleicht brauchen die extra Hilfe oder nicht? Ja, also ich sage immer, auch wenn ich 2 Stunden später zur Arbeit kommen würde und dann nur die Kasse aufmache und den Tisch anschaue, was auf den Tischen gebucht ist, könnte ich zu 90% die Nationen richtig treffen, aha, wer was trinkt. Gibt es dann mal einen Einwurf von ihrem afghanischen Kollegen, der sagt, hier, bei mir ist das immer so oder bei uns im Land, da gibt es spezielle Tipps oder dass die internationale Belegschaft Ihnen noch ein bisschen hilft? Weniger. Es teilt sich ziemlich sehr stark danach auf, aus welchem sprachlichen Raum man kommt. In Frankreich wird viel, viel mehr flaschenweise getrunken und man wählt lieber auch nur zu zweit eine Flasche Weißwein klassischerweise aus und trinkt dann zum Hauptgang vielleicht auch ein Gläschen Rotwein, wenn man möchte. Und aus dem deutschsprachigen Raum beobachte ich es eher so, dass man eher klassisch Weinbegleitung trinkt, weil dann vielleicht so ein bisschen der Zugang zum Kulturgut Wein fehlt und man noch viel mehr probieren möchte. Klassische Weinbegleitung heißt was? Klassische Weinbegleitung heißt 6 Gänge, 6 Gläser Wein. Okay. Und in der Regel hat man dann mehr konsumiert, als wenn man eine Flasche Wein zu zweit gewählt hat. Dann kommt man locker auf 1,5 bis 2 Flaschen Wein, die man am Abend getrunken hat, wenn man noch ein Aperitif betrachtet. Taxi nach Hause. Taxi nach Hause ist sowieso immer angebracht. Empfehle ich sowieso jedem. Also mache ich auch persönlich auch. Also wenn ich persönlich essen gehe, dann möchte ich eigentlich nie noch fahren müssen. Ich versuche grundsätzlich zu vermeiden. Weil ich mir, wenn ich essen gehe, möchte ich mir anschließend keine Gedanken darum machen. Nein, das ist ja auch nicht Teil des Denkens. Und ich möchte einfach in ein Restaurant gehen und ich möchte das trinken, worauf ich Lust habe, ob es jetzt 1 oder 2 Flaschen Wein sind. Darüber möchte ich mir im Vorhinein keine Gedanken machen. Und ich empfinde es auch immer so, dass die Gäste entspannter sind, wenn sie wissen, sie müssen nicht mehr fahren. Sie kommen in jedem Fall nach Hause und können sich einfach mal zurücklehnen. Und darum geht es, glaube ich, auch, wenn man sich die Zeit nimmt, gut essen zu gehen. Die Gäste sitzen ja bei uns auch nicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, sondern die Gäste verbringen 3-4 Stunden bei uns am Abend und genießen das und nehmen sich Zeit dafür. Wer ein Menü bestellt, glaube ich, immer. Da wird also gar nicht auf Zeit. Also im Ausland ist es natürlich so, dass der Tisch mehrmals am Abend verkauft wird und das ist eine ganz andere Art zu dinieren. Nee. Auch in einem schönen Restaurant könnte es sein, dass da 2-mal am Abend gedeckt wird. Also das ist für Europäer ein bisschen befremdend, weil man hier sitzen kann, solange man möchte. Und in den USA, wie gesagt, hat es ein bisschen schnelleres. Also ich bin auch immer traurig, wenn nach 1,5 Stunden jeder schon wieder nach Hause will. Ja. Aber es kommt immer darauf an, auf das Restaurant und auf die Menschen, die da zusammenkommen. Und warum nicht? Ja. Bei uns nimmt man sicherlich sehr viel Zeit zum Dinner und ist auch angebracht. Und das soll auch so sein. Man soll bei uns zur Ruhe kommen, sich wohlfühlen und einfach den Abend genießen. Und dazu, finde ich, gehört es auch eben mal, das Auto stehen zu lassen. Richtig. Und wir sind jetzt schon wieder beim Auto und Sie sind ja auch schon wieder unterwegs Richtung Autostunden zwischendurch. Was machen Sie zum Entspannen? Ist da ein Gläschen Wein in Ihrem Leben? Da haben Sie einen eigenen Weinkeller? zum Glück oder leider noch keinen eigenen Weinkeller. Ich trinke sehr gerne Wein, für mein Leben gerne. Es ist, es gibt selten den Moment, wo mal kein Glas Wein neben mir steht. Aha. Aber ansonsten brauche ich nicht viel. Also zum Entspannen ein Gläschen Wein oder ich trinke für mein Leben gerne Champagner. Aha, schön. Etwas Ruhe, gute Freunde und einfach auch mal einen Moment nichts tun. Irgendwo im Garten sitzen, in die Ferne blicken, das Glas Wein genießen und mehr braucht es manchmal nicht. Ja, dann wünsche ich Ihnen viele solcher Momente zwischen den hektischeren und den vielen Reisen, was Sie also doch machen. Denn Sie sind ja noch irgendwo in Frankfurt beheimatet. Also da gibt es immer noch Möglichkeiten der Familie und der Freunde an vielen verschiedenen Orten. Genau. Aber der Wirkungskreis ist Luxemburg und hoffe, dass Sie dann per Auto oder Motorrad, wir haben was von einer Triumph gesagt, das ist sehr schön, diese Idee, etwas Klassisches auch, so wie ein klassischer Wein, dass sie dann auch da ein bisschen mehr von der Umgebung kennenlernen, die sie bis jetzt noch nicht so kennen, ja, oder zumindest per öffentlichen Verkehrsmittel oder Freunden dann Auskundschaft haben. Auch was in Luxemburg aber sehr, sehr gut funktioniert, das muss man sagen. Ja, das ist schön. Und wie gesagt, viele nette Begegnungen und vielleicht trifft man sie mal. Und wir werden auf jeden Fall sagen, wo sie sind und dann kann man sie auch finden. Das freut mich. Ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich habe mich zu bedanken. Okay, und viele, viele weitere gute Erlebnisse. Vielen Dank. Wir haben gesprochen mit Shazad und jetzt helft sie mit dem Nachnamen nochmal. Talukta und am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt eine ganz tolle Woche wünscht. Seien Sie nett zueinander. Und tschüss, ciao, auf Wiedersehen, bye bye. Was sagen die Luxemburger? Eddie, okay, also tschüss. Sie hörten unser Gespräch, das ich im Sommer 2019 aufgenommen habe, und zwar mit Shazad Talukta, der Sommelier im Restaurant Lea Linster in Luxemburg ist. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei ihm für das interessante Gespräch, die interessante Begegnung auf meiner Suche nach multikulturellen Deutschen und dem besonderen Handwerk. Wie der Quizmaster Lemke, Robert Lemke, vor vielen Jahren sagte, machen Sie eine typische Handbewegung. Bei Shazad natürlich ging es um das Einschenken, immer elegant und mit einem freundlichen Lächeln. Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören und noch eine schöne Woche und seien Sie nett zueinander. Am Mikrofon Susanne Nielsen und an der Technik wie immer Bill Davidson. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Language and Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience. Intercultural training. Certified trainers are available to instruct in intercultural communication. All instruction from your home or office via Skype for individualized training to improve your language, your vocabulary, grammar, and pronunciation for excellence in communication in international formal business and friendly conversation settings with German-speaking Europe. Call 813-254-5088 or email us at myoneonone@yahoo.com. Roger Grünke Architect Incorporated. Our unique style is to build a bridge between a cultural past and a high-tech present, creating an elegant future for you. Sublime, simple, serene, a work of art that is your world, your tomorrow, you. Roger Grünke Architect Incorporated. Roger@grunkedesign.com.